Kundgabe 1569. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.08.1940. Verstandesforschen. Gläubige und Ungläubige. Je hingebender der Mensch sich der Fürsorge Gottes anvertraut, desto leichter wird sein Erdenleben sein. Denn das ist der Wille des Vaters im Himmel, dass seiner gedacht wird alle Zeit. Nur so könnt ihr die Kraft aus ihm in Empfang nehmen, die er unbeschränkt zugehen lässt dem, der sie begehrt. Es forscht der Mensch oft, wo eine einzige Bitte um Aufklärung ihm Aufschluss geben könnte. Und doch wird er trotz Hinweises auf eine Belehrung von oben nicht diese in Anspruch nehmen, weil er nicht glaubt. Und folglich wird er in Irrtum wandeln, denn die rechte Erkenntnis kann er ohne Glauben nicht finden. Es wird das Ergebnis des gläubigen Menschen stets von dem des Ungläubigen abweichen. Es sind zwei verschiedene Grundeinstellungen, die auch verschiedene Erfolge zeitigen. Es kann nimmermehr der gleiche Erfolg erwartet werden, wenn auch der Forscherwille rege tätig ist. Das heißt, er nur rein verstandesmäßig irgendwelche geistige Probleme lösen will. Es muss ein Unterschied gemacht werden zwischen einem den Glauben abweisenden Menschen und einem noch suchenden, glaubensschwachen Menschen, der zu glauben bereit ist, so dass ihm Gelehrte ihm annehmbar erscheint. Dieser Mensch fragt, der andere aber behauptet. Er stellt sich selbst verstandesmäßig eine Lehre zusammen und ist von der Wahrheit dieser völlig überzeugt, hat jedoch nicht die geringste göttliche Kraft dafür in Anspruch genommen. Also kann das Ergebnis auch nicht göttliche Wahrheit sein. Denn es ist der Mensch, der nicht zu Gott bittet, nun keineswegs ganz ohne Einfluss geistiger Kraft, sondern ihn lenkt nun die Gegenkraft und immer zu Gott entgegengesetztem Wirken. Also lässt diese Gegenkraft auch nicht zu, dass des Menschen Denken sich nun in der Wahrheit befindet, sondern sie wird alles tun, um das Denken zu verwirren. Es ist auch meist nicht das Wahrheitsverlangen Beweggrund seines Forschens, sondern die Aussicht auf irdischen Erfolg treibt ihn dazu an, seinen Verstand zu gebrauchen. Er sucht also keinerlei Verbindung mit wissenden Kräften, weder bewusst noch unbewusst, sondern er trägt rein verstandesmäßig die Ergebnisse anderer Forscher zusammen und setzt ein neues Bild zusammen. Er holt die Weisheit nicht bei der ewigen Weisheit selbst, sondern er macht sich die Gedankengänge anderer, gleichfalls irrender Menschen zu eigen. Und es muss das Endergebnis unweigerlich auch Irrtum sein. Amen.